geht wieder los. Ja. Ja. Ja. Ja. Sie sagen uns, wir müssen in die Schuhe reinpassen. Wer die Lüge lebt, der wird in Ruhe gelassen. Diesen Schuh, den zieh ich mir nicht an. Weil ich eine Meinung habe, klagen sie mich an. Für Worte, die man spricht, ja, da kann man in den Knast gehen. Sie führen uns ins Licht, doch ich kann nur den Kontrast sehen. Mit nur einem Satz wollen sie die Kultur zerstören. Linke machen Platz, weil Hunde in den Flur gehören. Deutsche dürfen ackern, verlassen die den Posten. Fremde sind am Rattern und verprassen unsere Kosten. Dieses Geld, es war für die Nachwelt, für die Erben, denen ihr tausend Jahre nachstellt. Sie sind Verbrecher, sie sind Gangster. Ich gebe Vollgas, Arm aus dem Fenster. Und im Fernsehen verkaufen sie uns die Scheiße. 100.000 Leute machen sich auf die Reise nach Deutschland, weil es schön ist. Hier gibt es Geld und Schwarz sein heißt König. Sie brechen nicht das Brot, sie brechen nur das Schwein. Messermänner jeden Tag stechen auf uns ein. Ihr werdet zahlen für das, was ihr getan habt. Ihr macht auf King, die Krone gibt's beim Zahnarzt. Ich bleibe standhaft wie Leonidas der Krieger. Und wenn ich anpack, kommen alte Zeiten wieder. Falsch gedacht, da machen wir nicht mit. Wir leisten Widerstand und kacken auf den Shit. In meiner Gegenwart, da findet ihr kein Basslimit. Für die Deutschen mach ich Rap, den ihr krass findet. Alternative zu 187. Wer die Kacke echt feiert, bleibt einfach liegen. Bleibt einfach liegen. Yeah. Hurensöhne.